Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Rudolstadt, 1. Oktober 1788. Eben fange ich an, mich von einem rheumatischen Fieber zu erholen, das sich in ein Zahngeschwür aufgelöst und mich einige Wochen mit allen Plagen, besonders mit wütenden Zahnschmerzen, gemartert hat. Ich weiß nicht, was ich lieber ausstehen möchte als das Letztere. Es hat mir alle Freude und Lust zum Leben gestohlen und meinen ganzen Kopf verwüstet. Jetzt ist der Schmerz vorbei, das Gesicht aber noch geschwollen, und ich fange allmählig an, mich wieder in meinen Geschäften umzusehen. Schon einige Posttage habe ich einen Brief von dir erwartet. Hoffentlich ist es kein Rückfall in deine Krankheit, was dich davon abgehalten hat, mir zu antworten. Dein letzter Brief machte mir so gute Hoffnungen wegen deiner Genesung und der Aufheiterung deines Geistes. Du hast angefangen, dich zu beschäftigen. Gewiss ist dies das souveräne Mittel, deine Gesundheit zu verbessern. Möchten dich deine alten Ideen recht anziehen, möchtest du dich mit ihnen wie mit alten vernachlässigten Freunden und Bekannten wieder aussöhnen. Mir wird nie besser, als wenn meine Seele in den Gebieten herumschweift, die sie sich früher zum Tummelplatz gemacht hat. Indessen komme ich auf meinen alten Wunsch zurück, dass du dich nämlich an einer Hauptarbeit machtest, dich derselben ganz widmetest, ohne dich auf deinem Wege durch Furcht vor Unvermögen oder durch den Reiz anderer ablocken zu lassen. Eigentlich ist es ein Unglück für dich, dass dich der Hunger nicht zum Schreiben zwingt, wie unser einen. Dies würde dich nötigen, allen diesen Betrachtungen zum Trotze zum Ziele zu eilen, und am Ende würdest du doch finden, dass du etwas geleistet hast, was Arbeit und Zeit lohnt. Der leidige Muss würde ersetzen, was dir an Selbstvertrauen und Beharrlichkeit fehlt. Wie oft ist es mir so ergangen. Zwar, was diesen Sommer betrifft, kann ich mich nicht sehr mit meiner Arbeitsamkeit gloriieren, aber ich weiß die Ursache und weiß auch, wodurch ihr abgeholfen werden kann. Ich fühle doch wirklich, dass ich mit den Fortschritten der Zeit manches gewinne und manches abstoße, was nicht gut ist. Es ist diesen Sommer allerlei in meinem Wesen vorgegangen, was nicht übel ist. Besonders merke ich mir mehr und mehr an, dass ich mich von kleinen Leidenschaften erhebe. Freilich ist es schwer, dass sich mein Geist unter dieser drückenden Last von Sorgen und äußerlichen Umständen aufrichte, aber seine Elastizität hat er doch glücklich zu erhalten gewusst. Ich werde mich immer mehr und mehr auf mich selbst einschränken und kleinen Verhältnissen abstreben, dass ich die ganze Kraft meines Wesens sowie meine ganze Zeit rette und genieße. Ich sehe diesem Winter mit Heiterkeit entgegen, bringe einen ruhigen Geist und einen männlichen Vorsatz nach Weimar mit, davon du bald die Früchte sehen wirst. Die niederländische Geschichte kannst du vor Ende dieser Messe nicht erhalten, weil jetzt eben erst der Titelbogen gedruckt wird. An die Thalia gehe ich dieser Tage wieder, dann aber setze ich sie ununterbrochen fort. Der Geisterseher muss mir noch 4 bis 5 Hefte durchbringen, und dann behalte ich ungefähr die letzten 4 Bogen, in denen die Katastrophe endet, enthalten ist, zurück, welche erst in der vollständigen Ausgabe, die ich davon mache, erscheinen. Diese Ausgabe, welche schwerlich unter 25 Bogen betragen wird, denn zu so viel habe ich reichlichen Stoff und das Publikum, hoffe ich, reichliche Neugierde, ist dann bestimmt, die Beitsche Schuld und noch einige andere Posten zu tilgen, welche in Dresden ausstehen. Bis dahin also sei so gut und lass Beit prolongieren, mache aber aus, dass ich jeden Monat und von 50 zu 50 Talern, wenn ich will, abzahlen kann. Vielleicht schießt mir Göschen die Summe früher vor, wenn nur erst einige Hefte von der Thalia mehr heraus sind. Lebe wohl und gib mir ja bald Nachricht von dir. In der Allgemeinen Literaturzeitung steht meine Rezension von Goethes Egmont, wenn du Lust danach hast, und im September des Merkur werden auch Aufsätze von mir erscheinen, doch von wenigem Belang. Grüße mir die Weiber herzlich und lass mich ja bald hören, dass du gesund und heiter bist. S.